Gag-Reflex! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Erfolgspodcasts. Gag-Reflex, ihr kennt uns von unseren Ausgaben, ihr kennt uns vom Podcast UFO, ihr kennt uns von allem möglichen coolen Scheiß, der gerade angesagt ist. Lars, was machen wir hier eigentlich? Hallo Andreas, freut mich, dass du mich hier so toll anmoderierst. Wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten, eure Probleme zu lösen, denn wir helfen dort, wo wir nicht können. Oh Gott. Lars. Wir werden immer mehr so zu so Parodien von unser Selbst. Lars, von unser Selbst. Ich habe die Fragen dabei und ich hoffe, du ihr habt die Antworten. Ja, okay. Okay, alles klar. Wir haben wieder ein paar Fragen von euch bekommen. Wenn ihr ernsthafte Probleme habt, dann geht euch ficken beim Arzt und Jesus. Nicht bei uns, denn wir können euch nicht helfen. Aber wir können Spaß haben und damit wollen wir doch jetzt einfach anfangen. Ganz ja. Kurz, vielen Dank jetzt schon mal. Wir haben es letztes Mal angekündigt. Wir haben eine Patreon-Page aufgemacht und es kamen auch schon die ersten Spenden rein. Die gebürtigen Dankesagungen gibt es dann am Ende der Show. Ja, also dieses Mal wirklich wieder ein bunter Mix, auch ein paar ältere Fragen. Teilweise Fragen so alt, dass ich Angst habe, dass die Leute, die die Frage gestellt haben, schon tot sind und schon eine Entscheidung getroffen haben, jetzt trotzdem nochmal die Lösung hinterher schieben. Scheiß doch drauf. Gerne auch wieder, schickt eure Fragen an gagreflexpodcast@gmail.com, wenn wir euch irgendwie helfen können oder ihr irgendeinen Rat von uns braucht. Magst du anfangen? Ja. Moin Jungs, was kann man machen, wenn man überwiegend auf asiatische Frauen steht? Hey. Findet ihr sowas rassistisch? In Deutschland gibt es ja nicht so viele und ich glaube, dass ich deutsche Frauen weniger attraktiv finde. Ja, bei dieser Frage muss man dazu sagen, dass uns der junge Herr, der das geschickt hat, sogar noch 3 Fotos von asiatischen Frauen mitgeschickt hat. Hatte ich auch nicht verstanden. Nee, ich dachte, okay, wir wissen schon, wie asiatische Frauen aussehen. Danke nochmal, dass du uns das zeigst. Falls ihr eine ungefähre Vorstellung haben möchtet, wie asiatische Frauen aussehen, hier die Fotos. Ja, ein paar Mandelaugen, schwarze Haare und ein buschige sonst was. Aber dreimal dieselbe Person, dreimal oder? Dreimal dieselbe Frau, ja. Also, rassistisch ist das natürlich nicht. Ich finde auch immer so, mit Rassismus wird natürlich zu schnell umhergeworfen, nur weil man unterscheidet zwischen den Rassen. Ja. Nee. Hauptsächlich von Schwarzen wird mit Rassismus viel um sich geworfen, finde ich, ja. deswegen ist es natürlich nicht rassistisch. Man kann das vielleicht als Fetisch, würde ich abtun, oder? Ich muss ja sagen, dass ich glaube, dass viele junge, erwachsene Männer eine asiatische Phase haben. Ich glaube, dass das um die Jahrtausendwende gang und gäbe war. Ich hatte tatsächlich auch eine asiatische Phase. Ich dachte, du bist immer noch da voll drin. Nee, schon lange nicht mehr. Nicht? Nee, ach. Das war dann, ich war ja dann ein Jahr in Australien, wo halt wirklich gerade in Sydney und so gibt es so viele Asiatinnen, die da arbeiten in Banken und wirklich also sich einfach wirklich eingepflegt haben, als wären es normale Menschen, natürlichen Jobs nachgehen und da leben und abends Cocktails trinken gehen, dass ich danach echt gesättigt war und jetzt zum Beispiel überhaupt keine Lust mehr habe auf asiatische Frauen. Es gibt ja beim Gag-Reflex-Podcast so einige Signalsätze, die kommen und da weiß man immer, dass ungefähr jetzt irgendeine bestimmte Farbe an Gesprächen eingeleitet wird. Wenn du sagst, ich war ja in Australien, dann kommt immer eine ungeschützte Bumsgeschichte von Andreas Lynch. Hatte ich mich schon jetzt drauf wieder drauf gefreut. Ja, und seitdem, seit dieser Übersättigung durch asiatische Frauen, im Prinzip waren es 2 Sexualpartnerinnen, bin ich jetzt wirklich für immer durch mit asiatischen Frauen. Aber nur so richtig schöne Asiaten oder so richtige Asiaten mit richtigen Anzeichen, dass sie Asiatinnen seien? Ja, so, also ja. Und ja, und das, die quieken sehr laut, finde ich. Also sehr laut gequiekt, so, ne? Ja. Also ich meine, der kann doch nicht so laut quieken, nur weil ich dein Haustier umbringe, weißt du? Das kann doch nicht dein Ernst sein, jetzt schon wieder. Ah, bist du da mit deinem Ringelschwanz eigentlich reingekommen? Oh, ey, es ist ja... Sagen, ey, musst du mir sagen, da erstmal einen Weg durch den Wald suchen? Ja, da, sowas. Ey, oh, nee, ja, ja. Ey, hast du keine Taschenlampe dabei? Ja, du denkst, ja. Du musst jetzt davor erstmal eine Nacht zelten oder was? Erstmal Feuerholz suchen, bis ich überlege, ob ich noch tiefer reingehe in den Wald. Ja, da hast du auch die Doku gesehen, da gibt's doch die ganzen Selbstmörder, die sich in diesen Wäldern da aufhängen. Oh, ja, in diesen Schamhaar-Wäldern sind schon so viele Menschen gestorben. Diese Blair Witch-Scheiße. Da, oh nee. Stimmt. Nein, ich bin tatsächlich noch nie irgendwie großartig Asia-Fan gewesen, auch was Pornografie angeht oder so, habe ich nie irgendwie nach Asian-Porn oder sowas gesucht. Stand ich nie drauf, was aber nicht heißt, dass ich das ablehnen würde. Also so ist es ja nicht, ne? Schön ein paar Mandelaugen oder was willst du mal haben zu Hause oder wie das? Mandelaugen? Ist das ein Begriff? Is that a thing? Ja. Schön, okay. Schön Pfannkuchengesicht zu Hause haben oder wie das? Hat er eigentlich irgendwas uns mitteilen wollen oder fragen wollen oder hat er uns einfach nur seine Freundin schicken wollen, die er irgendwie schon gekauft hat aus Thailand? Ja, sollen wir die jetzt bewerten? 3 von 4 Sternen oder was? Frage ist nicht von meinem Vater, ja. überwiegend auf asiatisch, also was kann man machen? Ich finde, das ist eine Phase, du musst halt einfach mal 2, 3 Erfahrungen sammeln und dann hört sowas auch wieder auf, weil es ist, ach, asiatische Frauen so rein, es gab ja immer, es gibt es nicht bei How I Met Your Mother diese Theorie, dass das Beste ist, wenn sie so half Asian sind, halt asiatisch nicht, aber und halb würde ich so amerikanisch. Ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung. Dann sagen wir Viertel, das sind die allerbesten. Viertel? Viertel, noch einmal, noch mal irgendjemand anderes drüber. Auch gerne Latina, schwarz so, ne? Oder so. Ist ja sowieso in meiner Idealwelt, sind ja alle Rassen gemischt und dann gibt es nur noch eine Mischrasse. Das wäre super schön, ne? Das wäre doch toll. Was ich sagen wollte, bei dir klingt so negativ, eine Phase. Also ist ja jetzt kein Problem, mit dem man sich an uns wendet, dass er nur auf asiatisch, wo wir sagen würden, oh Gott, lass die Finger davon, pass auf, die haben irgendwie zu 80% AIDS. Nein, hey, da gibt's vor allem, das ist vielleicht sogar eine sehr gute Einstellung, weil es gibt sehr viele Asiaten auf der Welt. Es gibt auch sehr viel AIDS auf der Welt. Unfassbar viele Asiaten. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast die größte Auswahl der Welt, kann man sagen. Es ist die beste Menschen. Was sagt man eigentlich, um nicht rassistisch zu sein? Es ist ja keine Rasse, es ist keine Art, es ist eine Ethnie. Ethnie. Es ist die beste Ethnie, die du aussuchen kannst, um auf sie zu stehen. Aber die sehen halt alle gleich aus, die Frauen, ne? Das ist doch das Problem. So egal. Ja. Punkt. Gut. Nächste Frage. Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen. Schon mal falsch hier, ne? Das, mit diesem einleitenden Satz bist du schon mal falsch bei uns. Ja. Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen, aber eigentlich gar keine Lust, eine lange Geschichte zu schreiben. Deswegen kurz in Stichpunkten. Erstens, wir wollten uns eine Garage mieten, um uns einen neutralen, gemütlichen Ort abseits seiner 4 Wände zu erschaffen. Vielleicht gründen wir unmusikalische Stücke Scheiße auch eine Band. Zweitens, bei uns in der Stadt sind Garagen heiß begehrt und es ist schwierig, an eine ranzukommen. Drittens, gebt mir Alternativen. Das finde ich auch mal wieder sehr begrüßenswert, dass so eine Frage auch mal hier rankommt und nicht immer nur hier die Sex-Sex-Fragen, also jederzeit. Hattest du jemals diese Fantasie irgendwie, also so, man kennt es ja so aus amerikanischen Sitcoms oft, dass man irgendwie so einen Hobbykeller hat oder so, wo man sich so was Geiles aufbaut oder ja. So eine Garage? Klar, früher fand ich super diesen Gedanken. Was wäre da bei dir drin? Wie? Also ein Versteck oder sowas. Ja, ein Versteck. Oder so ein oder Baumhaus. Das wäre Hammer, einfach so ein Ding zu haben, so einen Rückzug, so ein Fort zu haben, in dem, so, mit dem man sich mit seinen Freunden treffen kann und so kleine Pornobilder anschauen kann. Sowas war immer mein Traum, habe ich aber nie gemacht. Man hatte mal irgendwie so ein Baumhaus aufgebaut, dann haben es aber irgendwie die Nachbarsjungen auch schon wieder kaputt gemacht oder in Beschlag genommen und ich war zu schwach, um das zu verteidigen, quasi mein Schloss. Aber grundsätzlich finde ich das eine ganz, ganz tolle Idee. Ich glaube, ich hatte, beziehungsweise mein Bruder hatte früher in seinem Keller von meinem Opa hergestellt so eine richtig schöne Eisenbahn, tatsächlich, die man noch so von der Wand klappen konnte quasi und dann konnte man da drauf spielen und wie es halt so ist, dann wirst du halt erwachsen und dann irgendwann ist sie dann jämmerlich auch verschimmelt tatsächlich im Keller, was mir dann sehr leid tat. Aber an sich finde ich das schon geil, wenn man irgendwo so einen Rückzugsort hat, wo man auch ein bisschen Mann sein kann, tatsächlich. Kannst du in deinem Leben viel zu selten Mann sein? Hast du das Gefühl? Ja, ich hatte das Gefühl eigentlich sehr oft schon in meinem Leben, dass ich mich nicht als Mann gefühlt habe, weil ich natürlich Frauen nicht befriedigen kann, weil ich nicht aussehe wie ein Mann, mich nicht verhalte wie ein Mann. Nicht die typischen Geschlechtsmerkmale habe wie ein Mann. Nicht die sekundären und die primären Geschlechtsmerkmale habe. Da kommt schon oft auch Selbstzweifel auf, die mir meine Lebensgefährten dann oft erst nehmen mussten. Ne? aber wir sagen, tun jetzt so, als sei das irgendwie ein Kinderwunsch oder nur in einer Jugend oder so ein Wunsch. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Ideen ja auch in Garagen entstanden sind, wobei ich auch mittlerweile glaube, dass viele Startups-Ideen, bei denen gesagt wird, die kommen aus der Garage, ganz hier nicht aus der Garage kamen. Ja, Apple oder was? Ja, oder irgendwie so. Microsoft. Der Vater hat wahrscheinlich, war ein reicher Gründer und hat den Kids dann irgendwie schon so ein Riesenbüro im Teil Times Square gemietet und die benennen das aber immer noch, das ist unsere Garage, weil es hinterher cooler ist zu sagen, wir haben in der Garage angefangen. Mhm. Aber grundsätzlich können da natürlich auch Ideen entstehen. Also, ja. Garage ist aber auch so ein Ami-Ding, oder? Wer hat denn noch eine Garage eigentlich? Also mal im Ernst. Ja, warum ist es ein Ami-Ding? Weil sich wesentlich mehr Amerikaner, US-Amerikaner ein Haus kaufen können. Richtig. Und ein Haus kaufen durch die Kredite. Da ist so eine kleine Sache gewesen dann mit einer Kreditblase und eine Finanzkrise, spricht heute keiner mehr von. Ja, ich habe ich gesehen, Steve Carell und so, der hat doch da irgendwie auf was gewettet, ne? Genau. Ich kenne den Film auch, ja. Ja, ja. Ja, aber also deswegen an sich, warst du mal eine Band? Nee. Gar nicht? Nee? Nee, ich hatte einen sehr lustigen Moment aus meiner Kindheit, der damals überhaupt nicht so lustig war. Es war im Zeltlager. Im Zeltlager wurde ich sehr viel gedisst. Das ist eine ganz traurige Woche gewesen in meinem Leben. Habe ich, glaube ich, selten drüber gesprochen. Doch, habe ich auch schon über irgendwelchen Podcasts drüber gesprochen. Ich bin ja überall zu Besuch. Irgendwelchen Podcasts, weißt du, da, okay, mal wow. Hier und so weiter. Naja, auf jeden Fall ging es dann irgendwann darum, zum Schluss musste jedes Zelt quasi einen kleinen Show-Act vorbereiten. Und da ich damals, das war in der 5. Klasse, immer so im Unterstufenchor der große Held war, so Till Eulenspiegel gesungen und so. Und ich hatte halt so eine Stimme wie ein kleines Engelchen. So, also alle Mädels fanden mich ja total süß. Niemals würden sie mit mir ins Bett gehen mit so einer Schwuchtel. Aber süß fanden sie mich. Und dann hatten die mich im Zeltlager eben auch gefragt, ob ich der Sänger oder der Interpret des Stückes sein möchte. Und die spielen eben dazu. Und dann haben sie mir eben einen Song gegeben. Und es war irgend so ein Rocksong von Blink-182 oder was man auch immer damals gesungen hat. Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen geübt. Und dann haben sie so kurz vor der Show gesagt, ja, okay, sing mal vor. Und dann habe ich eben gesungen. La, la, la. La, la, la. Also so in der Stimme. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, wir haben da dann doch irgendwie einen anderen gefunden, der das jetzt singt. Oh und Gott. Haben das andere Dude singen dürfen, die natürlich das viel rockiger interpretiert haben als ich mit meiner Engelsstimme. Oh nein. Oh, und ich wurde sowieso nur gedisst in dem Zeltlager und das war dann der Höhepunkt. Ich weiß, dass ich zu Schulzeiten, haben wir auch irgendwie mal so eine Musikshow gemacht und ich weiß, dass ich Teil von so vier Jungs war, die zusammen einen Caught in the Act Song tatsächlich interpretiert haben. Und ich weiß, dass ich damals mega scharf drauf war, unbedingt diesen Caught in the Act Song zu performen, als 7- oder 8-Jähriger. Und dann haben wir noch im Sportunterricht davor geübt, den Song und unsere Choreografie. Also was man damals alles für einen Scheiß gemacht hat als Kind, ne? Und du wurdest nicht angenommen? Doch, alle fanden es eigentlich klasse tatsächlich. War eine richtig gelungene Performance. Ja, das war mein Banderlebnis. Ansonsten. Aber ich habe tatsächlich immer total Bock darauf, mal irgendwie so ein bisschen zu jammen oder so. Weißt du, in Neuseeland haben wir das dann teilweise. Da bist du ja irgendwie, wenn du als Backpacker nach Neuseeland gehst, bist du ja automatisch einfach ein Hippie. Und deswegen war ich da auch als Hippie und habe dann da auch irgendwie so lagerfeuermäßig dann mit Gitarre gelernt und auch gesungen mit den anderen. Und das, ich weiß noch, dass mir das damals so viel Spaß bereitet hat, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt mehr singen. Was habe ich getan? Ich habe nicht mehr gesungen. Du singst doch richtig viel bei Verflixte Klicks und so. Ja, also du holst ja schon deine Bühne. Das so stimmt, ist ja nicht. Ja. Nee, weil es einfach echt Spaß macht, auch so in der Gruppe zu singen. Also das klingt jetzt mega uncool, aber ich habe nie gesagt, ich sei cool. Scheiße, ich kann auch nichts, kann kein Instrument spielen, gar nichts, kann nur geil rappen, ey, mehr nicht. Hast du das nicht in der Garage mit ein paar Jungs früher da in Magdeburg oder so gemacht? Nee, ich hatte 2 Auftritte in meinem Leben. Der eine war in Polen, mein erster Auftritt bei so einem vom Studium aus, von so einem Seminar. Oh, echt? Ja. Vor so 40 Leuten, oh, das war so mega, das ach, war auch so Scheiße, mega unangenehm. Mr. Raven, ey. Das war so mega unangenehm. Ich bitte die Feier ab. Ja, und das war aber ein europäisches Publikum, das heißt, ich habe so auf Deutsch gerappt und es waren halt so Mädels aus Bulgarien und solchen Polen und solchen Ländern, Holland, die dann da rumsaßen im Publikum und ich weiß gar nicht warum, aber es war auch so eine Talent Night oder so. Ja. Genau, vor mir war so eine Bulgarin, die natürlich gestrippt hat, weil das ihr Talent war. Ja. Als alle 20 waren, konnte sie sich schon gut ausziehen am besten. Und ich habe halt dann gerappt tatsächlich. Oh Gott, das war mega unangenehm. Aber mein erster, also ich bin eigentlich ein international auftretender Künstler, kann man nicht anders sagen. Sehr gefragt in Polen. Ja, das ist oft so, wie wenn man früher immer so gesagt hat, ja, Modern Talking in Moskau verkaufen die Millionen Platten. Ich bin in Polen tatsächlich ein Riesenstar. Hammer nice, ey, hammer nice. Du bist der Modern Talking des Rap, bist du. Okay, nächste Frage. Ja, haben euch nicht geholfen, aber war doch schön, mal ein bisschen eine Anekdote zu erzählen. Hast du Alternativen? Ey, meine Alternative, Baumhaus. Oh. Bau dir ein Baumhaus. Baumhaus für die Band. Was nehmen wir denn hier? Ich bin anonym, 16 Jahre alt. Uiuiui, jetzt müssen wir hier schon. 16, na gut. Und habe ein Problem, welches pornografische Inhalte anbelangt. Um direkt auf das Problem zu sprechen zu kommen, muss ich jedoch ein wenig ausholen. Ich hatte einen langen Zeitraum über einen relativ kleinen Freundeskreis. Man zählt 3 im Gesamten. Einer meiner Freunde, nennen wir ihn Tom, hatte ein typisches Normalo-Jedermann-Gesicht. Die Freundschaft zu diesem Kreis hat sich mit der Zeit aufgelöst und somit auch meine Erinnerung zu ihm. Bis auf Tom. Sein Gesicht bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Womit wir auch schon bei einem Problem wären. Egal welchen Porno ich mir angucke, jedes zweite Gesicht erinnert mich an Tom. Meistens muss ich mehr Zeit beim Suchen von Pornos investieren, als bei dem eigentlich spaßigeren Teil. Ich bin oftmals von diesem Gesicht so angewidert, dass ich auf das Bildmaterial verzichten muss. Was kann ich tun, um sein Gesicht aus meinem Gedächtnis zu bekommen? Ich will einfach nur noch kommen. Ich finde, hier fehlen so entscheidende Informationen. Ja. Ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Weil ist es quasi eine Frau, die dann immer so ein Kumpel... Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein Mann. Stimmt, ich habe jetzt gar nicht daran gezweifelt, dass es ein Mann ist. Ja, ja, ich denke auch, dass es ein Mann ist. Deswegen aber erzähl, ja. Davon aus. Also es wird ein Mann sein, der seinen Kumpel dann im Gesicht des Porno-Mannes oder Jesus. Im Gesicht der Porno-Frau sieht. Also... Wird dann die Pornodarstellerin auf einmal zu seinem Kumpel oder wird der Pornodarsteller zu seinem Kumpel? Ich finde, das sind entscheidende, wichtige Fragen. Stell mir gerade Lucy Cat mit deinem Gesicht vor, die ging natürlich auch nichts mehr, ne? Stellst du dir gerade mal kurz vor. Gerade mal aus, das heißt kurz. Okay, also es gibt schon, ich meine, es gibt ja immer diesen Moment irgendwie, wo du irgendwie im Erotikfilm plötzlich irgendwie, wenn es heiß hergeht, kriegst du irgendwie so ein Close-up vom Typen, das nicht enden will, auf sein Gesicht, weil damit der Schnitt kaschiert wird von er holt sich 5 Minuten vor ihrem Gesicht einen runter und kommt nicht und dann geht man halt kurz aufs Gesicht und überbrückt diese Zeit und geht dann wieder zurück, so, jetzt kommt er endlich. Ja. Diese nicht enden wollen Close-ups auf Männer in Erotikfilmen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es aus Schnittgründen gemacht wird. Ja, klassische Schnittgründe. Ich finde auch, dass bei deutschen Erotikfilmen habe ich so das Gefühl, vielleicht, aber man sieht ja auch eh immer nur diese alten Schinken irgendwie, habe ich das Gefühl, ist der Mann auch immer präsenter noch als ich gucke tatsächlich keine deutschen Pornos. Ja, auch so ein Gina White-Shit oder so? Nee? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich gucke keine deutschen. Und auch so, ey, My Dirty Hobby, ne? Alle haben hier immer von My Dirty Hobby gesprochen, weil Lucy Cat ja bei einer neuen deutschen Abendunterhaltung zu Besuch war. Ich habe das wirklich nicht gewusst, dass das eine Pornoseite ist. Und dann habe ich noch wirklich jetzt kürzlich mal wieder geguckt. Also natürlich kannte ich My Dirty Hobby, aber ich dachte, das sei eine reine Webcam-Bezahl-Scheiße oder so. Und dann habe ich jetzt kürzlich das mal besucht und wollte mir einen schönen deutschen Porno anschauen. Und du musst ja wirklich dich irgendwie anmelden oder so. Ich melde mich doch nicht bei einer Pornoseite an oder was? Ja. Verstehe ich gut, auch lange habe ich es nicht recherchiert, aber. Warum Leute das machen, aber viele stellen die Videos ja auch auf kostenlose Plattformen von. Also User, die laden sich das runter. Ja, du zahlst halt für ein Video ein paar Euro. Ach, du zahlst auch noch Geld für. Ja. Weil das klang jetzt so in der Redaktion, weil da viele offensichtlich Videos sich angeschaut haben, dass man da einfach ein ganz normales Porno-Portal hat, aber dem ist ja nicht so. Nee, du meldest dich da zwar kostenlos an, aber dann zahlst du pro Video. Pff, Alter, ey, für auf die gar keinen Fall. Wer macht das denn heutzutage noch? Du kannst doch auf so viele schöne Pornoseiten gehen, wo so viele ganz bezaubernde pornografische Inhalte gezeigt werden. Ja, weil du da natürlich, du baust ja eine Bindung auf. Das ist ja halt nicht irgendeine, sondern, dann ist es halt die Lucy oder dann ist es halt, Caro oder sonst was. Und da willst du ja von der explizit mehr sehen. Krass, aber und bei mir ist es genau, also deswegen, das passt überhaupt nicht in mein Pornokonzept, weil ich wirklich, wenn ich eine Frau schon mal hatte in einem Porno, dann will ich die eigentlich nicht wiedersehen. Ganz selten, dass ich die dann gerne wiedersehen möchte. Doch, das habe ich schon. Ja? Ja. Also ganz selten. Also es gibt schon Darstellerinnen, wo ich mich über jede Rolle freue, die sie annimmt, muss ich schon sagen. Ich schaue mir auch nicht ein Porno zweimal an. Also. Hast du auch kein Lieblingsporno, ne? Nee. Du? Oh Gott, das wird mich so verdammt nochmal interessieren, wie dein scheiß Lieblingsporno aussehen würde. Also es gab immer mal so ein paar Ganz kurz, müsste ich den an deinem Rechner schauen, aus rechtlichen Gründen, oder könnte ich mir auch anschauen? Nein, ich gehe davon aus, dass Macaulay Culkin das wollte, als er auf der Neverland Ranch war, deswegen glaube ich, ist es für alle okay, sich das anzugucken. Alter, packt der Dinger aus, ey, Macaulay Culkin und Neverland Ranch. Falls das jemand in den 90ern hört, der weiß ganz genau, worüber ich hier rede. Also muss die Zeitreisen auch mal abholen, ne, so ein bisschen. Ja. Also ich könnte jetzt nicht aber es gibt schon welche, die schon schön gedreht sind auch. die visuell ansprechend sind. Hier, ey. Ja. Honorierst du dann die Fahrt mit dem Slider oder so? Oh, ein schöner Slider, schön sie noch am auf Pool das steht. Arschloch, oh, ich finde es auch nicht schön, wenn irgendwie so Pornos anfangen mit, man sieht die Frau erstmal 30 Sekunden nackt oder so und dann springt es nochmal zurück zu, spielen wir den Sketch mit, oh, du bist auf der Castingshow. Ach so, da stehst du nicht Couch. Drauf. Wie langsam, dass es ausgepackt wird, du. Schöne Stunde und kurz bevor sie nackt ist, drücke ich auf Pause. Okay, wollen wir uns mal dem Problem widmen? Ja, hattest du das in sowas schon mal? Ja, ich dachte nämlich, auf diese Anekdote möchtest du hinaus. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich wahrscheinlich gerade so in meiner sexuellen Findungsphase war, und ich habe das auch schon von anderen gehört, dass das bei dir auch schon so war, dass du, wenn du dir einen runterholst und kurz bevor du kommst, denkst du schlagartig an deine Oma oder an deine Mutter oder an deinen Vater oder an deinen Bruder. Irgendwas, was halt extrem unsexuell ist und was du in dem Moment auf gar keinen Fall sehen möchtest, denkst du daran, kommst dazu und fühlst dich wie der allerletzte Volltrottel. Sag, dass es dir auch schon passiert ist. Ja, aber meist denke ich von vornherein an meine Mutter. Also von weil daher, sie vor dir kniet, oder was? Oh Gott, kann sie nicht mehr. Du kennst, wie schlecht ihre Knie sind. ich finde, es ist oft eher so, wenn man halt sehr intensiv Zeit an Tagen verbracht hat mit Leuten, dass man dann ja logischerweise im Unterbewusstsein diese Person dann irgendwie noch lange speichert oder so und das ja auch im Kopf dann verarbeitet und dann irgendwie diese Person plötzlich wieder auftaucht und sagt, ich bin der Pizzabote oder so. Guckt doch mal, was ich da für eine Pizza in der Schachtel habe. Wofür ist denn nur mein Penis? Das eher, aber bewusst. Machst du denn dieses, also was man immer so eigentlich auch nur aus Filmen kennt, dieses, oh, kurz bevor ich komme, denke ich bewusst an Al Bundy oder so, oder um es rauszögern, oder an Angela Merkel oder was? Ja, nee, ne? Da hatte ich eine Zeit lang hatte ich folgendes Bild im Kopf, und zwar war ich das in Neuseeland bei meinem, ich habe da beim Fotografen gearbeitet in Neuseeland, und da lag so eine Zeitschrift rum, und da stand ein Tipp von einem Pornodarsteller, der meinte, bevor er kommt, denkt er immer an eine ganz bestimmte Szene, die er mal irgendwie gesehen hat, in auch einer anderen Zeitschrift oder so, und zwar wie ein Auto voller toter Hunde da steht. Und immer kurz bevor er kommt und das hinauszögern will, denkt er an ein Auto voller toter Hunde. Und ich habe das natürlich auch ausprobiert immer wieder. Hat nie natürlich funktioniert, weil ich das wahnsinnig erregend finde, wenn ein Auto voller toter Hunde vor mir steht. Aber schön, Doggy-Style, bis zum Ende. Könnt ihr auch mal versuchen. Ja, ja, also ein Auto voller toter Hunde. Dachtest du an ihn, wie er an das Auto denkt, oder direkt an das Auto voller toter Hunde, das du ja so nie gesehen hast? Aber du kannst einfach an irgendwas aus deinen letzten 24 Stunden, die du bei Lively gesehen hast, gucken, oder? Das macht mich doch alles viel zu sehr an, Andreas. Das bringt doch nichts. Nee, ich glaube, das bringt alles nichts. Also ich glaube, einzige Mittel gegen früh kommen ist einfach viel wichsen. Schön auslaugen und sich beschneiden lassen. Jesus Christ, ich glaube. Auf einmal ist dir der Gag-Reflex zu pervers geworden. Ey, das oder ist was? Nicht mehr mein Podcast. Jetzt, ganz ehrlich, diese eine Bemerkung war mir zu viel. Sorry. was kann er denn jetzt konkret machen? Also was, das muss ihn ja schon sehr geprägt haben. Dass er immer wieder diesen Tom vor Augen hat. Vielleicht soll er einfach mal mit Tom schlafen. Ganz genau, das wollte ich auch sagen. Wir sind uns komplett einig, die einzige Möglichkeit ist, mit Tom zu schlafen. Ruf ihn an, sag, ey, ich will dir das gar nicht lange erklären, ich habe da nur ein einziges Anliegen, du musst mir einen blasen und danach bumse ich dich. Das ist das Einzige, was er machen kann. Tom, du bist fällig. Und dabei vielleicht ein Porno gucken oder so. Oder was ist, oder vielleicht bewusst irgendwie sich einmal zwei, drei Tage nehmen und ein Porno schneiden und sein Gesicht überall drauf machen, sodass man, dass der Kopf einfach so befreit ist und nicht jedes Gesicht transformieren muss in das von Tom, sondern dass Tom überall eh schon zu sehen ist. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. So ein kleines Passbild einfach dann auf dem Po kleben, während du gerade irgendwie, achso, ist ja nur bei Pornografie, ne? Du hast ja natürlich noch keinen Sex, mit 16 darf man ja noch gar keinen Sex haben. Ach stimmt, der ist 16, scheiße, wir müssen die Hälfte zurückziehen. 3 Jahre lang keinen Sex gehabt noch. Die nächsten 3 Jahre, Junge, sehen ganz schön erbärmlich aus, wenn du mein Leben führst. Ja, ja. Oder 2 Jahre, sagen wir 2 Jahre. Dann solltest du aber langsam stechen. Du willst ja nicht wie dieser eine Loser, der uns mal geschrieben hat, mit 26 noch keinen Sex gehabt haben. Jesus, stimmt. Eieieiei. Oh fuck, was wird der wohl machen? Auf jeden Fall nicht ficken, ne? Nee, der wird ganz sicher gerade nirgendwo drin stecken. Und den grüßen wir ja wahrscheinlich nachher noch, ne? Am Ende der Folge. That's Patron. Ja. Nächste? Ja, also, ja. Schlaf einfach mit ihm, ist, glaube ich, wirklich der finale letzte Tipp. Ja. Ja. Kommen wir wieder zu was nicht Sexuellem. Hi, hey, ihr Hübschen. Folgende Problematik. Ich hänge seit nun 5 Jahren in einem Übergangsjob fest. Theoretisch wollte ich nach meinem Umzug zurück in den Osten nur zügig einen Job finden. Das hat dann auch ziemlich schnell geklappt. Jetzt arbeite ich seit 5 Jahren als Callcenter-Agent für einen Internet-Provider. Mein Stundenlohn liegt knapp über dem Mindestlohn, wahrscheinlich wie bei euch. Das Positive ist, dass meine Kollegen super sind und ich mich bei der täglichen Arbeit nicht kaputt mache. Eine Erfüllung ist der Job natürlich nicht, aber mir fehlt die Motivation, sich um einen richtigen Job zu kümmern. Ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt, hasse aber mittlerweile den direkten Kontakt mit Kunden, daher keine Option für die Zukunft. Habt ihr Ratschläge, wie ich mich zur Jobsuche motivieren kann und wie ich herausfinde, welcher Job besser für mich wäre? Also, Callcenter Agent für einen Internetprovider, aber sagt, ich habe keinen Bock mehr auf direkten Kontakt mit den Kunden. Ja, genau so sind nämlich diese Assis, die da arbeiten bei Vodafone und 1&1 und Co. Sorry, direkter geht doch der Kontakt gar nicht mit dem Kunden. Du hast doch ständig Leute, die bei dir anrufen und sagen, hier, wie sieht's aus? Ich habe jetzt vor 12 Wochen Internet bestellt. Können wir dann irgendwie mal mit Internet rechnen? Ja, direkter wäre zum Beispiel, wenn sich der Kunde nicht anrufen würde, sondern vor dir stehen würde. Naja, aber... Ja, aber die Kommunikation ist ja trotzdem direkt. Na gut, es kann ja sein, dass er einfach nicht den direkten Augenkontakt möchte, so. Den Speichel abkommen möchte und sowas. Also und wenn man 5 Jahre, also ich glaube, Gottes Willen, also 5 Jahre, dann ist das schon kein Übergangsjob mehr. Da musst du dich auch hinterfragen, ob es nicht wirklich einfach ein Job ist, der dich so sehr ausfüllt und an dein Limit bringt, dass du, also woher kommt dann überhaupt noch diese Annahme, dass du noch was Besseres schaffen könntest? 5 Jahre ist schon eine sehr lange Phase. Ja, hat er ja selbst auch gesagt. Na, er sagt ja, er hängt da fest und er kommt da nicht weg und er wollte zurück und so weiter. Sind nur Ausreden. Ich glaube, was, also wenn du wirklich, erstens möchte ich sagen, du sagst, du hast Bock beim Job, du hast Spaß beim Job, die Kollegen sind cool. Also solltest du eigentlich, wenn dir das genügt und du gar nicht irgendwie groß mehr Geld verdienen willst und dich nicht deine Erfüllung suchst, dann halt an dem Job fest. Vielleicht kann man ja auch innerhalb des Centers irgendwie noch aufsteigen und irgendwann koordinierst du die Scheiße, irgendwas, keine Ahnung, sprichst du die Anrufbeantworter ein, was ich, was da irgendwie der höchste Job ist im Callcenter. Das heißt, bleib einfach da, wo du bist. Wenn du aber sagst, du willst das ändern, dann musst du, sage ich jetzt, einen krassen Schritt machen. Da musst du sagen, ich gehe jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland oder ich mach mal irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr oder so. Also irgendwas, um dich aus diesem Trott da rauszuziehen, weil sonst kommst du da, glaube ich, nicht raus. Also ich meine, alleine zu sagen, ich gehe zurück in den Osten, war doch schon ein erstes Scheitern. Also egal, wie deine Vita bis zu dem Zeitpunkt verlaufen ist, dann wieder zu sagen, ich gehe zurück nach Ostdeutschland, kann nur als Scheitern eingeordnet werden. So würde es mir zumindest gehen, wenn ich jetzt wieder aus dem goldenen Westen zurückkehren müsste in den Osten. Das kann ich mir nur vorstellen, indem ich irgendwann die Wasserburg in Gommern kaufe. Sonst gibt es für mich keinen Weg, logisch zurückzugehen. Von daher muss da schon irgendwas in deinem Leben auch passiert sein, sei es eine Beziehung, die geendet hat. Ich hoffe, dass nicht alle so denken wie du, weil sonst ist Ostdeutschland verloren. Ich hoffe, dass da draußen ambitionierte, junge, talentierte Menschen sind, die gerne wieder zurück in den Osten gehen, um den Osten wieder great zu machen. Ja, wenn ich jetzt so die Mietpreise sehe, dann freue ich mich immer über die Leute, die in Leipzig irgendwie eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben und 200 Euro warm bezahlen. Das ist natürlich echt schön. Aber wie kannst du dich zur Jobsuche motivieren? Also ganz krass wäre natürlich zu sagen, ich kündige im Callcenter und sich selbst so unter Zeitdruck zu setzen, weil man ist natürlich auch bequem und hängt an diesem Nest fest und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht rausgehen aus dem Job, außer du wirst da rausgeschmissen. Deswegen würde ich sagen, Hals über Kopf kündigen und wieder rausgehen auf den Markt, dich mal wieder präsentieren. Aber lass uns mal noch tiefer oder noch... lass uns da noch richtig tief rein, ja. Genauer mal Tipps geben und zwar als Callcenter Agent. Was gibt es denn noch für Jobs, bei denen man telefonieren muss, aber keinen Kundenkontakt hat und das vielleicht ein bisschen mehr Kohle gibt? Klar, Telefonsex, wir könnten jetzt wieder in die eklige Richtung gehen, Webcam und so ein Scheiß. Aber das ist Ekelkram. Für mich ist Sex, hat alles, was mit Sex zu tun hat, ist ekelhaft. Hat auch nichts auf diesem Podcast verloren. Nee, bieten wir keine Bühne, so einem Dreck. Das heißt irgendwie vielleicht so ein Broker oder so, wo man viel telefonieren muss, weißt du, so wie bei Wolf of Wall Street, die dann immer so die Kunden anrufen, also Versicherungsvertreter oder so ein Scheiß. Sowas könntest du vielleicht machen? Was ist denn sowas wie irgendwie in einer Pizzeria oder so Bestellungen annehmen? Sowas könnte man auch machen. Paketdienst. Behörden sind. Ich denke, Behörden klingt super für ihn. Also, ja, Behörden sind vielleicht nicht schlecht. Ja, da musst du, ja, aber gut, das ist nicht so leicht, sich irgendwie jetzt verbeamten zu lassen. Stimmt. Gut, muss man auch nicht, aber das finde ich auch ganz gut. Also Betrug, so Betrügereien vielleicht, irgendwie so als nigerianischer Prinz ausgeben. Oh und Gott. Dann so, vielleicht musst du diesen Dialekt, diesen Akzent ein bisschen antrainieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder was gibt es für Einzelhandel, bei dem man keinen direkten Kundenkontakt hat? Das ist die zweite Richtung, die ich gehen möchte. Videothek? Da hast du ja direkten Kundenkontakt. Ja, stimmt. Das ist eigentlich immer, ne? Einzelhandel ist immer verbunden. Einzelhandel... Oder vielleicht so, oder ja, irgendwie so hinter einer, gut, im Kino oder so eine Wand dazwischen ist das für dich okay? Oder so als Banker? Nee, gut, du musst irgendwas. Stimmt, hinter der Sparkasse, hinter der Scheibe, das ist ganz gut. Ja. Oder Metzger. Da ist noch so ein riesen Fleischwulst zwischen dir und dem Kunden. Das müsste auch okay sein. Ja. Ich glaube, das sind alles nicht die Sachen, für die er ausgebildet ist. Yes, also komm. Ja. Wer doch Supermarktleiter. So. Wir haben doch einen Job mittlerweile frei. Stellvertretend, ja, stimmt. Der Dude wird doch nicht mehr lange machen da, oder? Richtig. Gut. Kurz. Ach ja, okay. Hallo, liebes Gag-Reflex-Podcast-Team. Ich komme direkt zur Beschreibung meines Problems. Seit einigen Wochen treffe ich mich relativ häufig mit Mädchen von Tinder. Manche Dates sind erfolgreich, manche unerfolgreich. Zwei dieser Dates haben aber sehr gut geendet, inklusive Happy End. Beim ersten Mal habe ich mein Das-Podcast-UFO-T-Shirt getragen. Lieben Gruß an die Kollegen. Beim zweiten mein Geier-König-Shirt. Da weiß der Herr Lars-Erik Pausen mehr. Nun zu meiner Frage, welches Merchandise soll ich als nächstes bestellen, Zukunft gehen, sollte auch noch irgendwo im Schrank liegen. Ich hoffe auf eine baldige Antwort. Also einmal Podcast-T-Shirt, UFO, zweite Mal Geierkönig-Shirt, das natürlich aus der Erfolgssendung Verflixte Klicks stammt. Hast du irgend so ein Shirt oder Kleidungsstück, wo du eine gute Quote mit hattest oder wo du sagst, okay, wenn es wirklich wichtig sein soll, dann ziehe ich das an, da fühle ich mich am wohlsten drin? Gibt es sowas? Also ich habe einen einfachen Tipp, die einfache Regel, ich würde nie mit einem Merch-Shirt auf ein Date gehen. Shirt mit Aufdruck geht eigentlich gar nicht. Witzig, dass wir hier beide mit einem Squad-Shirt rumsetzen, aber... Wir sind auch gemütlich, sind ganz tolle T-Shirts, kann man im Shop kaufen. Tragen wir auch nur als Promogründen, haben wir die hier an für den Podcast. Nee, ich versuche mich dann ja schon, also ich finde auch, man sollte sich für ein Date, auch wenn es vielleicht ein bisschen altmodisch klingt, schon auch ein bisschen zurecht machen, weil man will sich ja irgendwie ins gute Licht rücken, man will eigentlich das Beste von sich zeigen, also wenn ich ein Date habe, von dem ich mir viel verspreche, dann versuche ich schon den bestmöglichen Lars-Erik Paulsen da rauszuschicken auf die Straßen. Ja, ich versuche eigentlich sogar was zu simulieren, was ich danach nie wieder einhalten kann. Also ich versuche eigentlich eine viel bessere Version zu zeigen, als die existiert. Ne? Auch nicht viel schwer, ist auch nicht sehr schwer, aber ich hatte tatsächlich zu Studienzeiten hatte ich mal irgendwie so ein Hemd, dass ich tatsächlich, es war glaube ich auch mal so ziemlich mein erstes Hemd oder so, das hatte ich von einem Kumpel gekriegt, weil es ihm zu groß war. Es war irgendwie eine S. Die hat mir natürlich gepasst. Das veränderte Andreas für immer. Der hatte ich, das habe ich bestimmt, ich weiß nicht, ob ich es erst vor kurzem aussortiert habe oder so, hatte ich also 6 Jahre das Hemd oder so, so ein schön blau-weiß gestreiftes Hemd, wo der Kragen dann auch schon richtig gelb war von dem ganzen Schweiß und so, aber ich scheiße, aber ich ihn trotzdem noch angezogen. Nochmal. Und weiß ich nicht, dann hatte ich das einmal an, dann habe ich ein Mädel kennengelernt und dachte, wow, das ist jetzt das Hemd, das ziehe ich an und dann beim zweiten Mal ging es natürlich nicht mehr, ne, und dann dachte ich, ja, scheiß drauf. Sorry, mir ist gerade, was ist als das gerade mit dem vergebten Dings, ist mir gerade wieder in Erinnerung gekommen, dass ich heute einen richtig seltsamen, weirden Traum hatte. Ich krieg nichts mehr zusammen, aber es hatte was mit Sex, mit Scheiße und Pisse zu tun. Jesus. Holy fuck. Das ist wirklich nichts, auf was wir stehen. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, aber ich habe davon heute geträumt, deswegen war ich kurz 5 Sekunden paralysiert. Sorry. Dann, Wie? Ne, jetzt will ich aber mehr wissen. Scheiße und Pissen, keine Ahnung. Und irgendjemand stand auch mega drauf. Ich glaube, Flo Harten. Und oh ich Gott. Wollte aber nicht. Und er ist dann dahin und hat die... Oh, habt ihr wieder euren Dreier-Ding nee, gemacht? Nee, ich bin da nicht rein, nur mit in die Hölle. Ey. Das war von der Scheiße Mann, da drin alles, ey. Oh Gott, Scheiße. Oh, die haben da drin richtig gevögelt. Oh nee, die ganze Badewanne voll oh Mann, mit Alter, Kot. Das war voller Pisse und Kocke. Oh, jetzt macht sie auch noch den Mund auf. Oh nee. Ja, ey, das war mein Traum, sorry, ey. So, du träumst also von Flo Harten, ne? Zu wissen. Okay. Ich meine, es war Flo, ja. Ja, wobei natürlich, wenn du bei Tinder siehst, irgendwie gemeinsame Interessen, hier Podcast-UFO, dann natürlich schönes T-Shirt anziehen, aber dann habt den Anstand, wenigstens noch ein Hemd drüber zu ziehen und es erst später irgendwie aufzuknöpfen, um ihr zu zeigen, dass du eigentlich auch ein T-Shirt-Träger bist. Nö, keine Ahnung. Wenn du sagst, du bist du selbst, wenn du das Merch trägst, dann machst du es auch. Das war natürlich auch ein blöder Tipp. Soll ja am besten man selbst sein, ne? Also... Ja, ach, kauf dir schon mal ein schönes Hemd. Das kann schon ein bisschen helfen, bei so schwächeren Charakteren wie mir und ihm offensichtlich, einfach mal nochmal so diese 3-4 extra Prozent Selbstbewusstsein abzuholen. Ja, finde ich schon. Welches Merchandise soll ich als nächstes bestellen? Ist natürlich ganz klar, wenn ihr auf unsere Patreon-Seite geht, seht ihr, dass es auch bald in der Mache sein wird, wenn ihr weiter fleißig Geld spendet. Geil. Es geht uns doch nur um Geld, Leute. Wir machen das doch alles hier nicht für euch. Das machen wir alles nur für uns und unsere neuen Schuhe. Ja, soll ich noch den nächsten, nächsten Ding vorlesen? Moment, was haben wir denn hier? Hier 7 Jahre Beziehung habe ich vorhin gesehen. Das passt doch wieder zu mir. Hallo, Advice Meister und Gag Garant und hallo Lars. Ich bin 23 und war lange in einer Beziehung, ca. 7 Jahre. Wir kamen beide aus derselben Heimatstadt. Irgendwann bin ich dann zum Studieren nach Hamburg gezogen. Bin ich überhaupt dran mit Vorlesen? Mach weiter, ja. Und um die Beziehung nicht zu vernachlässigen, habe ich den Großteil meiner Freizeit während des Studiums mit ihr verbracht. Das heißt, ich bin zu den Wochenenden in die Heimat gependelt. Nun ist die Beziehung vorbei und ich hoffe... Und ich komme auch soweit gut klar, allerdings merke ich, dass ich mich in den letzten Jahren meines Lebens fast nur über meine Beziehung definiert habe. Oh Bro, Alter, du sprichst mir aus der fucking Seele. Ich habe in Hamburg keine Freundschaften geschlossen, weil ich während des Studiums lieber Zeit mit meiner Freundin verbracht habe. Außerdem fühle ich mich extrem uninteressant. Ich verfolge keine... Jetzt spricht er mir wieder aus der Seele, ja. Ich verfolge keine aktiven Hobbys, die mich in Kontakt mit anderen Leuten bringen würden oder die sich gut in meine Tinder-Bio machen würden. Oh yeah. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie ich aus diesem Loch, das ich mir selbst geschaufelt habe, wieder rauskomme? Als großer Fan von Comedy-Größen wie Louis C.K., Jerry Seinfeld und Andreas Lynch würde ich zum Beispiel gerne als Hobby was in Richtung Stand-Up machen. Oh, weiß aber nicht, wie ich da alleine anfangen soll. Max. Also, mehrere Punkte, ne? Einmal die Langzeitbeziehung, da wird Lars natürlich gleich wieder seinen epischen Monolog halten und wie schön das ist und dass man ja möglichst schnell in den Hafen der Ehe aufbrechen sollte und die erstmögliche Chance ergreifen sollte, die erste Frau, die nicht sofort Nein sagt, nehmen und heiraten und nicht mehr rauslassen aus dieser Langzeitbeziehung. Das werden wir natürlich gleich noch hören. Jetzt erstmal ein paar Wortwitze von Andreas. Ja, genau. Hamburg, was fällt mir dazu ein? Schinken, Schinkenburg, Burg, Hafen, Edinburgh. Hafen der Ehe, zack, zack. Hafen, genau. Wichtiger Beziehungsanker. Also, es gibt ja wirklich so Menschen, die auch wirklich, also gerade Frauen trifft man häufiger, aber Männer gibt es auch, wo man das Gefühl hat, die haben eigentlich auch gar keinen Bock, alleine zu leben. Die warten nur auf diese eine Person, dass sie endlich sagen können, boah, ich habe eine Beziehung und muss mich um niemanden anders mehr kümmern und nur noch mit meinem Partner. Und ja, ich will mich jetzt hier gar nicht integrieren. Zu Studium hatte man das auch so, die schon als Pärchen ankommen, nie irgendwie was mitmachen. Und dann endet irgendwann die Beziehung und dann haben sie natürlich 2 Jahre sich nicht integriert und wollen dann auf einmal mitkommen oder so. Ich kann solche Menschen nicht verstehen, die einfach sich nur an eine Beziehung klammern und bei denen das ganze Leben definiert. Ja gut, es liegt natürlich vielleicht daran, dass du eine Beziehung nicht... Genau. Ja, das könnte der Grund sein, ja. bei mir ist es ja tatsächlich auch so gewesen, jetzt kommt der epische Monolog. Wow. Lange in einer Beziehung gewesen und ich 7 Jahre glücklich. Boah, warte mal, ich bin 23, du warst 7 Jahre in einer 16, Beziehung. Ja, ja, ja. 16, schön zusammengekommen, alles verpasst, was man im Leben verpassen kann. Aber so oder so ähnlich ging es mir ja auch. Und ich hatte dieses Gefühl auch, dass man sich irgendwann nicht mehr als eine Person betrachtet, als Individuum, sondern du betrachtest dich als Wulst aus ihr und dir, so als Beziehungswulst. Dass man alles nur noch im Wir denkt und man denkt gar nicht mehr für sich, sondern man denkt immer für zwei. Also ich kann das sehr gut verstehen, habe aber immer so diesen Absprung geschafft, während der Beziehung wirklich auch Freundschaften aufrechtzuerhalten, irgendwie Hobbys aufrechtzuerhalten und auch ab und zu mal zu sagen, nein, ich bin jetzt an dem Wochenende lieber da. Als jetzt bei dir. Führt natürlich zu Streit, aber an alle da draußen, die Beziehungen gerade anfangen oder haben, kann man nur sagen, das muss man machen, sonst wirst du irgendwann einfach irre. Sonst wirst du, du willst natürlich anfangs in der Anfangszeit immer gefallen und wirst dann sagen, ja, okay, um möglichst super viel Zeit zu verbringen. Aber wenn du irgendwie merkst, du würdest jetzt an diesem Abend eigentlich viel lieber Zeit mit jemand anderem verbringen, dann macht man das auch, sonst geht's kaputt und sonst hast du das gleiche Problem wie unser Dude hier. Ja, und also schlimm finde ich es dann immer, wenn du irgendwie so Leute hast, die dann schreiben, ja, von uns auch alles Gute oder so von einzelnen Leuten. Wenn du irgendwie schreibst, ein Mädel oder so, die schreibt, ja, wir könnten auch schon jetzt eine Stunde eher kommen, und sie antwortet schon nur noch im Wir und man kommt gar nicht mehr in die einzelne Person ran. Und Ja. oder irgendwie ein paar Monate nicht geschrieben, ja, uns geht's gut, wie geht's dir oder so. Wo du sagst, ja, okay, ich bin hier Individuum, und Pärchenfoto auf Facebook und so eine Scheiße. Und bei Tinder auch ein Pärchenfoto drin. Das finde ich immer schon ganz komisch. Was ich aber noch ansprechen will, weil er es so hinten raus gesagt hat, würde ich zum Beispiel gerne als Hobby was in Richtung Stand-up-Comedy machen. Hat dich das jemals gereizt? Nee, das war nie wirklich was für mich. Also natürlich, wenn man dann irgendwann gemerkt hat in meiner Seriously-Zeit, eigentlich schreibe ich gerade nichts anderes als gewissermaßen Stand-up oder Ja. zumindest Gags, hat man dann schon gedacht, okay, muss ich das jetzt machen? Also weil ich das eine mache, muss ich das andere auch machen? Ist es der natürliche Werdegang eines Komikers, irgendwie erst sowas zu schreiben und dann auf die Stand-up-Bühnen zu gehen? Aber ich glaube, ich habe für mich einfach entschlossen, nö, muss ich nicht. Also es ist nicht, es ist keine Pflicht. Irgendwie mal gereizt? Nee, auch nicht so. Bisschen schon so, aber ich glaube, das ist nicht mein Ding. Ich bin da nicht gut drin. Ich kann es nicht. Du? Na, ich könnte natürlich halt, also ich könnte natürlich eine Rolle spielen, in Anführungszeichen, nämlich mich selbst, so dieser Versager oder so. Da könnte ich natürlich schon auch dann eine Rolle in die Richtung schreiben. Weiß aber auch nicht. Ich dachte jahrelang tatsächlich echt, dass ich so eine Bühnenangst hätte, weil ich mich über dieses Stage-Fright-Ding da belesen habe. Es gibt ja echt auch so Musiker, die halt nie, das reine Studiokünstler sind, die halt nie auftreten, weil sie das nicht abkönnen vor so großen Leuten. Da dachte ich auch, dass ich das hab. Andererseits rede ich aber auch gerne von Mengen, aber wenn du dann, Comedy ist halt brutal, ne? Und Ja, wenn du dann, also, boah, ey, ich glaube, da ich hätte musst du echt Eier haben. große Angst davor, irgendwie zu bomben und irgendwie dann, okay, fuck it, scheiße. Ja, und das passiert halt Das immer ist als schon, Stand-up. ja. Nee, also ich finde auch so diese Art, das ist nicht meine Art. Also ich bin auch kein riesen Stand-up-Fan, dass ich mir schon alle Stand-ups der Welt angehört habe. Ja. Ich schaue mir auch Louis C.K. an, aber da wird es dann auch schon dünn und gucke mir ab und zu mal irgendwelche Netflix-Specials an. Ja. Aber ich stehe auf andere Comedy wesentlich mehr und ich glaube nicht, dass das jeder machen muss. Aber das ist cool, dass du es machst und du hast beste Voraussetzungen. Du bist nämlich ein riesen Loser. Ja, Du absolut. bist wahnsinnig unzufrieden mit deinem Leben. Das sind die perfekten Ja. Voraussetzungen, um einen geilen Stand-up zu schreiben. Genau, Prise Zynismus drüber und auf einmal wird das ein, was sich bedrückt, am Ende ein Ja. Riesenlacher. Und sag nicht, du bist uninteressant, nur weil du keine scheiß Hobbys hast. Du hast Bock auf Stand-up. Das ist schon mal eine Sache, die nicht jeder Charakter irgendwie empfindet. Also bist du da schon mal in gewisser Weise was Besonderes. Außerdem bist du besonders erfolglos. Ja, Gut. sehr gut, Lars. Hast du ihm da nochmal eine schöne Motivation mitgegeben? Dann haben wir hier noch eine. Mach einfach mal Ja, Stand-up. die ist schon. Aber schau, dass du dann nicht, wenn du ausgebuht wirst und so, und das wirst du hundertprozentig Ja, oh bei den ja. ersten Malen, da musst du natürlich die Eier haben, das zu überstehen. Nicht, dass du als nächstes uns dann schreibst, du würdest gerne mal dich umbringen und wir müssen dich davon abhalten. Da haben wir keinen Bock drauf. Nö, und dann hinterlässt du uns hier Kassetten und wir müssen alle unsere Kassetten hören und bla bla bla, bevor wir wissen, warum und so eine Scheiße. Und übrigens, nur weil man schlecht als Stand-up ist, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie nicht das Olympiastadion ausverkaufen könnte oder so, ne? Das ist Also. wohl wahr, ja. Servus, Andrelas. Das ist auch eine schöne, knappe Frage. Ich wohne noch bei meinen Eltern und würde gern ein Mädchen bumsen, ohne sie meinen Eltern vorzustellen. Das hatten Wie wir sch doch schon. Nee, hatten wir Wie? das schon? Lies mal weiter. Wie schaffe ich das? Möchten meine Eltern auch nicht ins Kino oder ähnliches Doch, schicken? das hatten wir schon, die Frage. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist soweit. Wir haben schon so viele Folgen produziert, dass Andreas Im Links sich nicht Ernst? mehr an die Frage und unsere Beantwortung erinnert. Was Herzlichen haben Glückwunsch. wir dazu gesagt? Irgendwelche blöden Gags über Bumsen Nee. gemacht? Nee, nee, so richtig auch mit übers Fenster reinlassen? Also so Daumen, dass die Eltern das ja nicht sehen. Bist du da sicher? Ja. Ich da, Können wir ja? unsere Fans auch nochmal fragen, ganz Okay. kurz? Fans? Siehst du mal, die haben auch gesagt, ja. Ja, sag mal, was du dazu sagen wolltest. Du kannst ja einen Satz danach dazu sagen. Nee, dann Nee, sag überprüfen doch wir mal, das ich bin selbst. nämlich jetzt ein bisschen verunsichert. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das hatten, weil tatsächlich fragen. Na, warte mal, alles. Ja, okay, wir schieben das, wir lassen, wir schneiden das raus tatsächlich. Nee, schneid's nicht raus. Wir gucken mal und wenn es noch nicht drin war, dann könnt ihr das ja schön auf Facebook, auf Twitter und sowas uns schreiben. Hey, Moment mal, das gab's doch noch gar nicht und dann werden wir es nächstes Mal machen. Okay. Ja, dann haben wir noch was. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen politisch, Letzte ne? Frage, Bist komm. du dafür ready? Oder macht, ja. Auch schon ein bisschen älter, aber ja gerade doch ein bisschen aktuell oder eigentlich immer aktuell. Ich habe folgendes Problem, da heute die Vereidigung Donald Trumps stattfindet, da sehen wir mal, wie alt die Frage schon ist. Und sich damit der Aktenkoffer nun in der Gewalt eines offensichtlich geistenkranken Mannes befindet, was ja bei US-Präsidenten eigentlich nichts Neues ist. Mache ich mir ernsthafte Gedanken. Uiuiui, Entschuldigung, unser Lincoln. Ja, genau. Nimm das, Thomas Jefferson. Das waren die Präsidenten. Ja, egal. Die Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt, sind folgende. Wie würdet ihr euch am ehesten auf den nuklearen Winter vorbereiten? Was würdet ihr in euren Rucksack packen, mit dem ihr durch die zerbombte Republik wandert? Was sollte man getan haben, bevor die Bombe fällt? Wie könnten wir es verhindern? Also, Apokalypse ist das Thema. Ob man das jetzt, aber witzigerweise, dass sich Trump jetzt auch schon über 100 Tage gehalten hat, auch schon 120, 140 Tage oder so, und man immer noch diskutiert, wann er endlich des Amtes enthoben wird. Also, was muss man noch tun, bevor die Apokalypse passiert? Beziehungsweise, was würdest du mitnehmen, wenn die Apokalypse passiert? Genau, das sind ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Fragen, weil das eine voraussetzt, dass man überleben will, und das andere ist die Frage, okay, vielleicht stirbt man, was macht man davor? Denn ich habe mir diese Frage nämlich auch schon gestellt, wenn man irgendwie Walking Dead schaut, in so einer Welt, ob man da überhaupt überleben will, also dieser natürliche Überlebensdrang, Trieb, den man hat, ob der nicht dann irgendwann aussetzt, weil ich meine, das ist ja wirklich so eine furchtbare Welt ohne Aussicht auf Besserung. Irgendwie ein paar deiner Familien und Freunde, Familienmitglieder und Freunde sind tot oder wurden ermordet, vor deinen Augen von Zombies gefressen. Ich weiß gar nicht, ob da der Trieb, dieser Drang zum Überleben noch so groß ist. Ich glaube, ich würde dann auch sagen, Leute, ich hatte eine schöne Zeit, ja, wir haben ein paar gute Songs gehört, ein paar gute Bücher gelesen, jetzt lass uns aber auch mal abdanken. Ja, man kann natürlich immer noch irgendwie eine Garagenband gründen oder so und nochmal gegen die Zombies wettern mit irgendwie Indie-Rock oder so. Nochmal Supermarktkassierer werden. Stellvertretender. Es gibt ja schon, ja. Stellvertretende Supermarktkassierer? Nee, also ich glaube, da kann man nur aufsteigen. Entweder man hat den Schlüssel für Storno oder nicht. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Optionen. tatsächlich muss ich sagen, dass ich, also diese nukleare Katastrophe wird ja unsere Generation vermutlich noch erleben, ne? Also wir werden das ja alle am eigenen Leib spüren, sobald die große Bombe aus Versehen gedroppt wird. Und ein bisschen ist es ja auch diese Neugierde. Also ich meine, das ist ja ein Szenario, was nun schon 100-mal irgendwie in Hollywood auf unterschiedlichste Arten durchgespielt wurde. Und ein bisschen diese Neugierde wirklich zu erfahren, wie wäre das denn wirklich? Also klar kann man natürlich nach Tschernobyl fahren und irgendwie so einen riesen Wälz da aus dem Kühlungsturm da ziehen, der irgendwie mutiert ist. Aber und nach, wie heißen da, Hiroshima und so fahren, wo nichts geht, und Fukushima. Aber wirklich das mal im eigenen Leib spüren, also es wäre schon interessant. Ja klar, für so eine Woche, ne, das ist mal irgendwie so ein Abenteuer, Zombie-Apokalypse, aber danach denkst du ja einfach, ich will nur noch sterben, wie ich mich vorbereiten würde. Ja, aber dann stirbst du ja auch eh, also durch die Verstrahlung, du musst ja gar nicht mehr so lange aushalten. Ja, aber ich würde dann vielleicht auch nicht diese, obwohl doch, ich würde mir diese Versteckvariante, also ich würde irgendwie auf eine Insel fahren oder schwimmen oder so, wo man schon mal weiß, okay, auf dieser Insel ist jetzt niemand, die müssten hierher schwimmen, das tun sie nicht, das heißt, das einzige Problem wäre, wenn einer unserer eigenen Leute stirbt, dann sterben wir halt alle, aber mein Gott, dann ist es halt so. Das heißt, ich würde mich eher verbarrikadieren, als da irgendwie durch die Welt zu ziehen, und würde dann versuchen, so Robinson Crusoe-mäßig mich mir auf der Insel irgendwie eine schöne Zeit, eine schöne zweite Welt zu erschaffen. Ja, aber gerne auch so wie Alcatraz oder so, sodass man weiß, okay, wenn abends am Wochenende was ist, kann man nochmal rüberfahren aufs Festland nach San Francisco, dass man nicht so wirklich abgeschieden ist. Mal Brötchen backen. Genau. Aber was, wenn ich jetzt sagen würde, morgen wäre eine nukleare Apokalypse, was würdest du denn heute noch machen? Du, mein Leben ist perfekt. Ich würde einfach mein Leben so weiterleben, wie ich es bisher tue. Das ist ja auch geil, weil ich würde irgendwie nochmal nach Australien fliegen wollen. Dann fliegst du 48 Stunden hin und dann steigst du aus und ist vorbei. Aber da fliegst du ja gegen die Zeit. Da hättest du ja wahrscheinlich, würdest du sogar noch Zeit gut machen, oder? Fliegst du dann nicht zurück? Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Nee, ich würde vielleicht nochmal so eine richtig derbe Sexorgie starten. Jesus Christ, schön mit Kaka und Pipi oder was? So wie dein Traum. Also, so, dass man nochmal sich komplett sexuell ausleben kann. Das würde ich dann aber nach einer halben Stunde auch abschließen, weil es kein großer Teil sein sollte von meinen letzten Stunden. Oh Gott. Dann vielleicht nochmal irgendwie einen Hund oder so aus dem Tierheim befreien, also mit dem Hund noch ein bisschen rumspielen. Das steht jetzt auch in Sex in Verbindung. Ich würde nochmal mit einem Hund schlafen. Nee, weil ich ja irgendwann mal auch einen Hund haben will. Dann vielleicht irgendwie so ein Haus, das verlassen wurde, nochmal schön einrichten, weil ich ja irgendwann auch mal ein Haus haben möchte. Dann richte ich nochmal kurz ein Haus ein mit meinem Hund, dann tapeziere ich das. So mache ich das alles. Habe ich alles, was ich unbedingt mal machen wollte, nochmal gemacht. Ich würde nochmal in Centerparks fahren. Ich auch unbedingt Centerparks. Mit meinen Kindern würde ich halt irgendwelche Kinder so aus dem Tierheim, aus dem Kinderheim oder so ein paar Kinder noch holen, mit denen kurz in Centerparks fahren. Dann habe ich eigentlich mein Leben durchgespielt. Süß. Ich glaube, ich würde mich einfach nur googeln oder so. Nochmal gucken, wie viele Ergebnisse, was ich so gemacht habe. Echt? Würdest du eher dann nochmal so in Erinnerung schwelgen wollen? Ja, ich glaube schon noch ein paar alte Gags von mir angucken. von Punk-Dame zusammen geschnittene Witze Gags nochmal. 1 bis 6 angucken. Ja, ja, genau. Vielleicht nochmal was raustwittern oder so. Hashtag Apokalypse. Ja. Irgendwie gucken, wie viele Likes noch reinkommen. Ja, naja, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es sowas wie einen nuklearen Krieg oder sowas geben wird. Wenn irgendwann mal eine Atombombe jetzt wieder gezündet wird, dann glaube ich, ist die Sache innerhalb von 48 bis 72 Stunden erledigt. Dann werden da eben, also wenn Nordkorea zum Beispiel, also wer ist denn possibly, wer könnte das denn machen? Das wäre irgendwie Nordkorea, vielleicht Iran, vielleicht Russland, China. So. Und Russland würde das aus geldtechnischen Gründen niemals sich anlegen mit dem Rest der Welt, genauso wie China das auch aus kapitalistischen Gründen nicht machen würde. Das heißt, würde irgendein Spinner machen, so Nordkorean-Style, die würden wahrscheinlich alle rechtzeitig abgefangen werden, diese Bomben. Und dann würde Trump oder würde eben auch aufgrund des NATO-Angriffspakts und so, würden alle Länder irgendwie sofort auf Nordkorea schießen. Und dann sieht es natürlich für Nordkorea nicht ganz gut aus, aber der Rest der Welt wird da nicht viel von mitbekommen. Und Russland wird sich auch nicht mit uns anlegen. Dafür sind die alle viel zu verstrickt, was in der Wirtschaft viel zu verzwickt. Ja, das war eine schöne Analyse der Weltpolitik gerade nochmal von dir, ne? Ja, danke schön. Spielt das bitte nochmal ab, wenn wir alle im nuklearen Winter sitzen. Ja, genau. Vielleicht höre ich mir die Folge dann einfach nochmal an und sage, ja, alles klar, lass Pausen. War wohl doch nicht so, ne? Ja. Ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's für heute. Aber abschließend kommen wir jetzt zu den zum schönen Teil. Oh yeah. Wir möchten uns nämlich nochmal bedanken bei all den Leuten, die uns Geld gespendet haben, ob es denn jetzt 1 Dollar oder 1 Euro gewesen ist oder mehr. Aber wir hatten ja die Regel, dass alle, die uns 5 Euro oder mehr spenden, dass die einen Reward bekommen. Und dieser Reward lautet, dass wir sie hier namentlich erwähnen. Oh! Und ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Mhm. Ganz am Anfang ein großes Dankeschön an unseren größten Geldgeber, Gary Bohr, der uns 10 Dollar sogar hier jetzt pro Episode, wenn er nicht abspringt, spenden möchte. Und deswegen bekommt er hier im Anschluss auch noch ein kleines Grußvideo, das Andreas und ich noch aufnehmen werden jetzt nach der Show. Aber an folgende Menschen möchten wir auch ein großes Dankeschön richten, die uns 5 Dollar gespendet haben. Ja, Dankeschön an Yannick Heck, ist das ein Mann oder eine Frau, Yannick? Yannick ist ein Mann, ne? Ja. Danke an Hannes T. Robinson Huso. Finde ich gut, okay, ja. Alexander Hoffmann. Jörn Zerhusen. Explorer 7. Lukas Rauscher. Tim. Dominik S. Eduard K. Steffen K. Geil, diese ganzen Bitches, die uns hier Geld spenden. Ihr seid alles Männer, ne? Ihr seid bessere Menschen als der Rest. Ja, stimmt. Nur Männer. Meinst du, das sind Leute, die den Podcast unterstützen, weil sie sich erhaben fühlen oder weil sie auch solche Loser sind, die Fragen einschicken? Was meinst du? Eher Zweiteres. Zweiteres. Und glaubst du, wir müssen mehr Inhalte für Frauen machen? Glaubst du, wir sind den Frauen zu antifeministisch? Liebe Frauen, wir müssen auf jeden Fall eine Folge, ich wollte eigentlich vorschlagen, ob wir nächste Folge eine Folge machen, ohne Sex- und Liebesfragen. Können wir ein andermal machen. Und eine andere Special-Folge habe ich auch schon im Kopf, dass wir nur Frauen Fragen verwenden. Können wir auch noch machen. Aber können wir gerne machen. Ihr könnt auch gerne, also wenn sie wirklich wollen, dass ihre Frage beantwortet wird, einfach noch ein Tittenfoto dazu packen und dann machen wir das. Das sind doch keine Unmenschen und keine Showbies. Es gibt auch den Reward auf Patreon, dass man dann, glaube ich, 25 Dollar oder so spendet, dann wird jede Frage von euch auch drangenommen. Stimmt. Ne? Also, es klingt immer alles ein bisschen blöd mit diesem Patreon, aber da freuen wir uns sehr darüber, über diese Unterstützung und gerne auch, wenn ihr kein Geld habt oder so, dann könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen, zum Beispiel uns eine gute positive Bewertung auf iTunes geben oder auf Facebook oder auf Twitter sharen. Also vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Auf jeden Fall. Und das lieber Andreas, waren eure Fragen. Lars, das waren unsere Antworten. Wunderbar, dann war das der Gag-Reflex für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Gucken, eine Woche, zwei Wochen, schauen wir einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.